sind unsere Augen gerichtet. Halleluja, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du diesen ganzen Raum erfüllst. Halleluja. Jeden auch am Livestream. Herr, ich danke dir. Oh Herr, wir sind ruiniert für alles andere, außer für deine Gegenwart. Halleluja, ich danke dir, dass du uns füllst. Danke, dass uns nichts, in uns nichts anderes mehr ist, außer deiner Herrlichkeit, außer deiner Gegenwart. Oh, danke, Herr. Vor dir ist Freude in Fülle. In Fülle. Oh, in Fülle. In Fülle, Herr, wir schauen dich an und unser Herz wird so froh. Halleluja, danke, Herr, dass du uns reich beschenkst und reich beschenkt hast. Danke, dass wir voll sind mit dir, aber mit nichts anderem. Geben dir die Ehre, alle Ehre heute Morgen. Oh, alle Ehre, alle Ehre. Oh, gib ihm mal alle Ehre, Herr. Wir geben dir alle Ehre, alle Ehre. Alle Ehre unserem Herrn, alle Ehre unserem König. Psalm 145 heißt es, ich will dich preisen, mein Gott, o König, und deinen Namen immer und ewig rühmen. Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben für alle Zeiten. Für alle Zeiten wird sein Name gelobt und loben wir ihn. Groß ist der Herr, groß ist der Herr. Nicht irgendwelche Umstände, nicht irgendwelche Probleme, sondern groß ist der Herr. Groß ist der Herr, er sagt dir heute Morgen, ich bin groß. Umstände, die sind klein, sondern ich bin groß, bin viel größer. Ihm gebührt das höchste Lob. Seine Erhabenheit ist unergründlich. Eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Halleluja, ist hier ein Volk, das seine machtvollen Taten verkündigt. Er wird verkündigen, die wir schon gesehen haben, für alle Freisetzung, für alle Gnade, die wir erlebt haben, für alles Gute. Herr, danke, dass du uns täglich tränkst mit deinen Wonnen, mit deinem Überfluss. Danke, dass du der Gott des Überflusses bist. Herr, es ist von der herrlichen Pracht deiner Majestät will ich sprechen und über deine Wunder will ich nachdenken. Halleluja, worüber denkst du nach? Über seine Wunder. Über seine Wunder. Lass uns über seine Wunder nachdenken. Über alles andere, was der Feind so macht, brauchen wir gar nicht lange nachzudenken. Natürlich gibt es den und er versucht es. Aber weißt du, wir schlagen ihm ein Schnippchen, wenn wir umso mehr über das nachdenken, was unser Gott tut. Und das ist so viel mehr und das ist so viel größer. Als alles, was der Feind hat und seine Pläne für dich sind größer. Und sie sind nicht zu stoppen. Sie sind nicht zu stoppen. Danke, Herr, für deine Pläne, die zustande kommen mit jedem Einzelnen. Halleluja, wir danken dir. Wir danken dir. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Alle sollen deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten von deinen gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Taten reden. Und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Halleluja, bist du entschieden, überall zu erzählen, wo sich dir irgendeine Gelegenheit bietet, von deinem großen Gott zu erzählen. Halleluja, nicht, was alles nicht klappt. Weißt du, auch wenn wir zusammenkommen, nicht alles, was schon wieder da, hier ist und da ist, sondern lass uns erzählen von den großen Werken und großen Taten Gottes. Bitte geben wir dir die Ehre und alles Lob. Und alles Lob, weil er verdient alles Lob. Er verdient alle Herrlichkeit, er verdient alle Ehre. Halleluja. Und so nehmen wir das Land ein. Wenn du sagst, oh, ich will auch heute Land einnehmen, dann lob ihn. Und wir werden ihn auch heute Nachmittag mächtig loben, mitten in der Finsternis. Juhu! Das Licht ist größer. Das Licht ist stärker. Danke, Herr. Gottes, als gefüllt mit ihm und dann da zu sein, wo er uns hinschickt. Halleluja. Weißt du, es ist unser größter Schutz. Du sagst, boah, ich habe noch Angst, irgendwie auf die Straße zu gehen. Du sagst, boah, weißt du, er ist unsere Burg. Wir sind in ihm geschützt, komplett geschützt. Wir sind in ihm, wir sind nicht außerhalb von ihm, sondern wir sind in ihm. Sag mal, ich bin in ihm. Bin in ihm, das ist unser Zuhause, das ist unser Aufenthaltsort. Wir sind in ihm, in Christus. Und Christus ist der Herr dieser Welt. Christus ist der Herr dieses ganzen Universums. Und er regiert. Er regiert. Sag mal, er regiert. Er regiert. Er regiert in unserem Leben. Er regiert in meinem Leben. Sag es, er regiert in meinem Leben. Der Feind hat keine Macht mehr, sondern Christus regiert. Und durch jeden Einzelnen werden seine ehrfurchtgebietenden Taten bekannt. Halleluja. Halleluja. Wir sind ein Volk, das voll ist. Voll ist von ihm. Voll ist von seiner Liebe. Ich hatte immer heute Morgen, ich bin früh aufgewacht und ich hatte immer diesen Satz aus Jesaja 11,2, wo es von den sieben Geistern Gottes heißt. Und ich sagte, diese sieben Geister Gottes, wenn du Jesus aufgenommen hast, die sind in dir. Die sind auf dir, die sind um dich herum. Und das ist der Geist des Herrn. Was ist der Geist des Herrn? Es ist Liebe. Der Gott ist Liebe. Der Geist des Herrn ist Liebe. Also du bist voll Liebe. Du bist voll Liebe. Sag mal, ich bin voll Liebe. Bin voll Liebe. Wir sind voll Liebe. Wir sind voll Liebe. Dann heißt es der Geist der Weisheit und des Verstandes oder Offenbarung. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung ist in uns. Wow, das ist ein Reichtum, ja. Wir sind voller Weisheit. Wir sind voller Offenbarung. Der Geist des Rates und der Kraft. Kraft. Du bist nicht ohne Rat und du bist nicht ohne Kraft. Sondern wir sind voller Kraft. Wir sind voller Kraft. Weil er die Kraft unseres Lebens ist. Und dann heißt es der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Ehrfurcht. Ja, wir fürchten uns nicht vor Gott. Wir haben keine Angst vor Gott. Aber wir haben Ehrfurcht vor Gott. Und das setzen wir frei. Oh, lass uns gerade mal diesen Geist der Ehrfurcht vor Gott freisetzen. Lass es uns über unserem Leben freisetzen. Lass es uns über unserem Land freisetzen. Über Stuttgart, Halleluja, über jeder Stadt dieses Landes. Herr, wir setzen den Geist der Furcht des Herrn, der Ehrfurcht vor dir frei. Herr, in unserem Leben, danke für den Geist der Ehrfurcht vor dir. Danke für den Geist, Halleluja, der Ehrfurcht. Und wir setzen es frei in Stuttgart. Wir setzen es frei in Deutschland. Wir setzen es frei in der Schweiz. Wir setzen es frei in Österreich. Den Geist der Furcht des Herrn. Der Furcht des Herrn. Der Ehrfurcht vor Gott. Danke, Herr, dass dieser Geist neu auf unsere Länder kommt. Oh, neu, neu, neu. Herr, wir beugen uns vor dir. Wir beugen uns vor deinem Namen. Wir erklären, du bist der Herr. Du bist der Herr. Kein Mensch ist dein Herr. Kein anderer Geist, sondern du. Du bist Herr. Du bist Herr. Du bist König. Du bist Gott. Halleluja. Kein anderer kann dir das Wasser reichen. Nur im Entferntesten. Danke, Herr. Danke, Herr. Für den Geist der Furcht des Herrn. Den Geist von dir. Den Geist der Weisheit und des Verständnisses. Verstandes, der Offenbarung, deiner Liebe. Danke, Herr, dass wir gefüllt sind mit diesem siebenfachen Geist Gottes. Halleluja, dass wir immer Rat haben, dass wir voller Weisheit sind, wie wir jedem antworten können. Danke, Jesus. Und wie wir schon gesungen haben, es sprudelt aus uns raus. Danke, Herr, dass dein Geist aus uns raussprudelt und raussprudelt und raussprudelt und raussprudelt. Danke, dass wir nicht von denen sind, die zurückweichen, heißt es zum Verderben, sondern die Land einnehmen, um das Leben zu gewinnen. Oh, wir sind Lebensgewinner. Und wir nehmen Land ein. Wir nehmen Land ein. Danke, Herr. Jeden Tag nehmen wir Land ein. Sag mal, jeden Tag nehme ich Land ein. Land ein für dich, Herr. Und ich breite dein Reich aus. Wo ich hinkomme, ich fürchte mich nicht. Furcht hat nichts in mir. Ich gebe Furcht keinen Raum. Kein Raum. Kein Raum. Kein Raum. Kein Raum. Kein Raum. Sondern deine Liebe ist in mir, die die Furcht vertreibt. Halleluja, die die stärkste Kraft des ganzen Universums ist. Halleluja, Vater, wir danken dir, dass wir baden. Oh, streck dich nochmal aus, Herr. Wir baden wirklich in deiner Liebe, Herr. Wir nehmen nochmal wirklich ein Liebesbad. Gerade jetzt, Herr. Danke für dein Liebesbad. Oh, danke, Herr, für deine Liebe. Danke für deine Liebe für dein Leib, Herr. Für deine Liebe für dein, ja, Halleluja. Für jeden Einzelnen. Deine Liebe für diese Welt, Herr. Danke, dass wir gefüllt sind mit deiner Liebe. Dass wir bewegt werden. Weißt du, das ist kostbar. Lass dein Herz bewegt sein von seiner Liebe. Danke für weiche Herzen, dass du uns ein weiches Herz gegeben hast. Es bewegt es von deiner Liebe. Oh, danke, Herr. Es gegründet ist in deiner Liebe. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns ausfüllst mit deiner Liebe. Mit deiner Freude, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Güte, mit deiner Geduld, mit deiner Barmherzigkeit. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist in uns. Du bist um uns herum. Du gehst vor uns her. Du bist unsere Nachhut. Du bist alles. Halleluja. Wir gehen. Weißt, du kannst jetzt vorstellen, auch wirklich in so einer Herrlichkeitsblase, wo überall, wo du bist, gehst du in der Herrlichkeitsblase. Und kein Pfeil der Finsternis kann an dich rankommen. Nichts dringt durch diese Blase der Herrlichkeit, durch diesen Schutz Gottes. Du bist mittendrin. Du bist mittendrin in ihm. In ihm. Er der Weinstock, wir die Reben, untrennbar verbunden mit ihm. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, voll von ihm, voll von seinem Geist, voll von seinem Erbarmen. Nicht hart, hart gegen die Mächte der Finsternis, ja, da sind wir hart, da sind wir eisenhart. Aber gegenüber den Menschen sind wir ganz weich und voller Liebe. Und das ist so, wie Jesus war und wie Jesus ist. Halleluja! Weißt du, dass du so wie Jesus bist in dieser Welt? Und dass es gut ist, dass du jetzt lebst? Wir leben in der besten Zeit, die es hier gegeben hat. Jetzt wird das Licht offenbar, das Licht offenbar, das Licht offenbar, das Licht offenbar, das Licht durch dich. Sag mal zu deinem Nachbarn, durch dich wird sein Licht offenbar. Sein Licht, sein Licht. Du bist sein Lichtträger, sein Herrlichkeitsträger. Amen. Danke, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Danke auch dem Lobpreisteam. Yes. Amen. Machst immer du sonst. Wir begrüßen heute Morgen voller Freude Werner Nachtigall, mächtiger Evangelist Gottes, Mann Gottes, Sohn Gottes, starker Gottes. Wir sind so froh, dass ihr hergekommen ist. Der Feind wollte ihn aufhalten, aber hat nicht geklappt, ja? Er ist hier. Begrüßt ihn mal. Ja, danke, Herr. Wir sind so gespannt auf das, was er uns erzählt, wie er uns trainiert, wie er uns zurüstet heute Morgen. Halleluja. Amen. Ja, Mensch, vielen Dank, ihr Lieben. Der Start war nicht ganz so leicht, habt ihr schon gehört. Der Flug wurde gecancelt, dann war es ein bisschen wild heute Morgen in Berlin, weil bei uns ist Christopher Street Day. Und deswegen habe ich gedacht, ich kann nicht zu euch kommen, weil da muss ich ja hingehen, evangelisieren. Aber was ist in Stuttgart heute? Christopher Street Day. Und ihr Lieben, ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Ich werde heute Nachmittag das hier anziehen. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Ich liebe einen Mann. Und was soll ich sagen? Meine Frau weiß das. Aber ich habe euch nur das halbe T-Shirt gezeigt, weil die ganze Wahrheit ist diese. Wenn ihr es sehen könnt, so ein bisschen digital, aber es ist Jesus. Damit das ganz klar ist, und das haben wir letztes Jahr auf dem Christopher Street Day in Berlin gemacht, mein Sohn und ich, war echt lustig, mein Sohn und ich, mit dem T-Shirt, ich liebe einen Mann. Und dann haben wir Leute angesprochen, ich sage, Mensch, guck mal hier, ich liebe einen Mann. Das wurde mir natürlich gefeiert, das ist ja immer gut so, ne? Ich sag zu den Leuten, die mich noch nie gesehen haben, und den Mann, den ich liebe, kennst du vielleicht sogar, hä? Neugier! Ja, es wird spannend, ihr Lieben. Also ich sage euch, da gibt es so viele Menschen, die das brauchen, was wir haben. Jesus. Also ich hoffe, ihr geht heute nicht wirklich richtig tief rein. Also es gibt Dinge zu sehen, die muss man nicht unbedingt sehen. Aber was wir heute sehen wollen, ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen geheilt werden auf der Straße, dass Gottes Power da ist und dass er wirkt, weil er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und damit rechne ich, dass er heute Nachmittag, wo auch immer wir sind, ich weiß es nicht, ihr wisst es, der Herr weiß es auf jeden Fall. Und ich glaube, dass er gute Werke vorbereitet hat. Und das ist die Power. Weißt du, wenn wir uns jetzt rumquälen, versuchen irgendwas zu machen, das wird ein bisschen krampfig. Aber dafür haben wir ja gerade schon gebetet, dass er übernimmt. Und wenn er übernimmt, wenn wir heute Dinge sehen, ich würde gleich ein bisschen was erzählen, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, das kann man sich bald gar nicht mehr ausdenken, nicht mehr fassen, nicht mehr glauben. Aber es ist alles wahr, weil wenn er übernimmt, macht es so richtig Spaß. Auch wenn es manchmal ermüdend ist, bin ich heute Morgen schon wieder früh am Start gewesen. Aber ich bin ja dankbar, dass Gott Kaffee geschaffen hat. Von daher geht's schon irgendwie. Aber ihr Lieben, wir haben mehr als Kaffee. Wir haben die Power des Heiligen Geistes. Und das ist wirklich das Entscheidende. Und deswegen glauben wir, dass er uns führen wird zu den richtigen Leuten hin und dass wir Menschen ansprechen, dass heute ist der Tag der Errettung, des Tag des Heils, dass wir heute Menschen zu Jesus führen. Dafür gibt es gleich ein bisschen Inspiration, ein bisschen Training und alles, was notwendig ist. Und auch, dass heute Menschen geheilt werden. Und das nicht nur durch ein, zwei Spezialisten, weil im Reich Gottes, meine ich, gibt es nur einen Spezialist, das ist der Herr. Und er hat alle berufen. Also du gehörst volles Rohr mit dazu. Und deswegen werden wir ausschwärmen heute und werden wirklich Menschen von seiner Liebe erzählen. Und ja, vielleicht einen kurzen Satz. Ich weiß nicht, ob mich jeder kennt. Ich heiße Werner Nachtigall, komme aus Berlin, bin aber die meiste Zeit irgendwie in der Welt unterwegs. Und meine Frau hat sich daran gewöhnt, dass ich, wenn sie mit so einem Schiffskapitän verheiratet ist, 6 Monate ist irgendwie unterwegs. Das ist so mein Leben. Aber ich bin unterwegs, nicht auf einem Schiff, sondern meistens im Flugzeug, damit das Evangelium verkündigt wird. Und was ich, seitdem ich das letzte Mal hier war, das war, glaube ich, irgendwie im letzten Jahr, so kurz vor Weihnachten, wenn ich richtig liege, so richtig weiß ich es nicht mehr gefühlt, ja? In dem halben Jahr ist schon wieder so viel passiert, dass ich jetzt erzählen könnte, dann verpasst man einen Einsatz. Das wäre jetzt falsch, aber so ein paar Dinge muss ich euch erzählen. Wir mobilisieren immer zwischen Ostern und Pfingsten, dass Christen rausgehen, das Evangelium zu verkündigen. Und wisst ihr, wenn ihr nur ARD, ZDF, RTL oder was auch immer ihr guckt an Nachrichten seht, dann kriegt ihr nur die eine Seite mit, was auf der Welt passiert, nämlich meistens nur die negative Seite. Also dann kommt Ukraine und Krieg und Israel und dann kommt, ich weiß nicht was, der Zoff in der Regierung und die ganzen Probleme. Mitten in dieser Welt wirkt Gott. Und es gibt eine andere Seite. Also es gibt CNN, Constantly Negative News. Und dann gibt's unseren Kanal, Good News. Und wir gucken lieber den zweiten Kanal, die Good News. Und so haben wir dieses Jahr zwischen Ostern und Pfingsten mobilisiert, dass Christen rausgehen. Und unser Ziel ist ganz klar. Wenn ich daran denke, dann kann ich gar nicht mehr schlafen. Könnte ich ausflippen. Weil unser Ziel ist es, dass so wie wir Christen Weihnachten feiern. Ich meine, ich muss keinen gläubigen Menschen auf dieser Welt überzeugen, Weihnachten zu feiern. Egal wo Leute sind, ob sie in Afrika in der kleinsten Lehmhütte sind und ich weiß nicht, irgendwelchen Maisbrei essen, sie feiern Weihnachten, dass der Herr für uns kam. Eine Milliarde evangelikaler Christen, dann gibt's ja auch eine ganze Reihe katholischer Christen. Also ich sag mal, das ist eine Riesenmenge an Christen, die Weihnachten feiern. Das gleiche auch Ostern. Alle freuen sich begeistert. Er ist für uns gestorben. Und dann feiern wir Ostersonntag. Amen. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Die ganze Welt. Aber dann haben wir ein Problem. Am Tag nach Ostern haben wir schon wieder vergessen, dass er auferstanden ist und reden nicht davon. Und das wollen wir ändern. Pfingsten ist der Tag, wo er uns sendet. Was vor 2000 Jahren Pfingsten geschehen ist, außergewöhnlich. Er sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Kraft empfangen, damit meint er dich, und ihr werdet meine Zeugen sein, das machen wir heute. Aber das gilt für über 1 Milliarde Christen. Jetzt stell dir mal vor, so wie alle Weihnachten feiern, wie alle Ostern feiern, würden 1 Milliarde Christen zu Pfingsten einfach nur beten, Herr, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist und gehen. 1 Milliarde. Freunde, wir könnten die Welt erschüttern. Und das ist der Plan. Ernsthaft, das ist der Plan. Ich bin im gesunden Sinne besessen davon. Hartnäckig. Ich gebe alles. Ich sage, oh, John Knox, give me Scotland or I die. Wisst ihr, dafür bete ich, dafür mache ich alles. Wenn 1 Milliarde plus noch unsere ganzen gläubigen katholischen Freunde, wenn wir alle gemeinsam zu Pfingsten einfach nur beten, Herr, ich meine, ich habe mal gehört, wenn 1,4 Milliarden Chinesen zur gleichen Zeit vom Stuhl springen, also wirklich im gleichen Augenblick, sie könnten die Welt erschüttern. Ich glaub's nicht. Ich war mehrfach in China, die sind relativ klein. Die gucken mich immer an. Aber vielleicht kriegen sie es ja doch hin. Aber ich weiß eins. Wenn 1 Milliarde Christen aktiv werden und wir beten für eine verlorene Welt und wir alle gehen raus und erzählen von Jesus. Freunde, wir können in kürzester Zeit diese Welt erreichen. Und ich glaube ernsthaft, unsere Zeit läuft aus. Das habe ich meiner Tochter schon vor 5 Jahren gesagt. Heirate auf gar keinen Fall. Der Herr kommt wieder. Bin ich froh, mittlerweile habe ich einen weiteren Enkel. Wisst ihr, wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Ich glaube nur, die Zeit rückt immer näher. Immer näher. Und wir leben in den letzten Tagen. Und in den letzten Tagen gibt es eine Verheißung, dass das Evangelium überall verkündigt wird. Das ist die ganz große Verheißung, Matthäus 24, 14. Und das ist unser Traum. Dafür machen wir alles, geben alles. Und was Gott zurzeit wirkt, ist wirklich außergewöhnlich. Also wir haben in diesem Jahr, ich bin gerade dabei, den Bericht zusammenzustellen mit allen unseren Partnern, haben allein unsere Mobilisation, so schätzen wir bisher, mindestens 20 Millionen Christen waren aktiv. 20 Millionen, das ist ein Viertel von Deutschland, das ist mal gar nicht so schlecht. Plus ein riesen Netzwerk von rund 100 Millionen ergibt 120. Da habe ich doch gedacht, Wahnsinn, oder? Ich meine, 120 Jünger waren im Gebetsraum, im Upper Room und haben gebetet, 120. Da hat der Herr schon gewusst, die Zahl werde ich ein bisschen erhöhen. 120 Millionen, die zwischen Ostern und Pfingsten in diesem Jahr, ernsthaft jetzt, gebetet haben und rausgegangen sind. Das ist keine Nachricht, die wirst du bei RTL hören. Deswegen erzähle ich sie dir. Aber es gab Millionen von Christen, die sind rausgegangen. In Deutschland noch relativ klein. Ich weiß, wir haben 200 bis 300 Gemeinden. Aber es gibt Länder, da war es ein Flächenbrand. Also wir haben Länder, da waren Millionen Christen aktiv. Wir haben Berichte, die sind so außergewöhnlich. Ich habe gestern nur ein Land gesehen, Tschad. Ich meine, das ist ein muslimisches Land. Aber 6.900 Bekehrungen in einem muslimischen Land. 6.900 Bekehrungen. Wir hatten einen Call gehabt mit all unseren Top-Leitern vor ein paar Wochen. Und danach wirklich, ich bin fast ausgeflippt. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Also wir hatten auch ganze Ministry-Leiter dabei. Wir hatten in diesem Jahr 76.000 Go-Teams. Also Teams, die ins Krankenhaus gegangen sind, ins Gefängnis, die irgendwo hingegangen sind und das Evangelium verkündigt haben. 76.000. Und wir haben Geschichten erlebt, die waren außergewöhnlich. Ich war ja auch ein Teil von einem Go-Team. Und nur eine Geschichte, die mich sowas von weggehauen hat. Wir waren mit einem Freund, davon, von dem erzähle ich euch gleich noch ein bisschen, waren wir im Ghetto in Monrovia. Das ist Liberia, Hauptstadt von Liberia. Und dort gibt es hunderte junge Menschen, die wie Zombies auf dem Friedhof leben. Also sowas hast du noch nicht gesehen, die wirklich, das sind Gestalten, du denkst, die leben schon fast nicht mehr. Und die rauchen, kein Spaß jetzt, die Knochen von toten Menschen. Vermixen sie mit irgendwelchem anderen Zeug. Ich höre schon auf, macht euch keine Sorgen, also Ende der Gruselei. So, und dann habe ich das Evangelium verkündigt, wir haben für Kranke gebetet, haben wir für einen nach dem anderen gebetet, der eine taub auf dem Ohr konnte wieder hören und. Also es war unglaublich und beim Aufruf, viele haben sich für Jesus entschieden und dann sind wir rausgegangen und dann sehe ich meinen Freund, neben ihm eine junge Frau, schwanger und dann höre ich die Geschichte. Diese junge Frau, im 5. Monat schwanger, arbeitet als Prostituierte, lebt auf dem Friedhof. Also ich meine, geht's schlimmer? Ja, aber da muss man echt schon nachdenken. Das ist schon das brachiale Entsetzen. Aber was Gott machen kann, ist außergewöhnlich. An dem Morgen, wo wir da waren, war das, wisst ihr, das eine sind die Riesenzahlen. Ich bin Evangelist, ich liebe Zahlen. Aber ich liebe nicht Zahlen, ich liebe Menschen. Ich habe 3 Kinder, 7 Enkel. Ich zähle nach. Sind die alle da? 1, 2, 3. Wisst ihr, ich liebe meine Kinder. Mir geht es nicht um Zahlen, sondern um Menschen. Und der Mensch zählt. Und diese junge Frau an dem Morgen, das hat ihr ganzes Leben verändert. Diese junge Frau, die auf dem Friedhof lebt, als Prostituierte. Wir haben sie gesagt, nachdem sie ihr Leben Jesus gegeben hat, willst du mit uns mitkommen? Wir haben dort eine Einrichtung, eine christliche Einrichtung für Drogenabhängige und so weiter. Wir können dir helfen. Und sie sagt, ja. Dann gehen wir raus, dann gehen wir in ein Restaurant. Zum ersten Mal bekommt sie was zu essen. Ich glaube, es ist nach langer, langer Zeit, dass sie wieder was gegessen hat, was Vernünftiges. Und dann sind wir mit ihr shoppen gegangen. Und ich muss euch wirklich mal, ich gestehe es einfach mal, wenn meine Frau sagt, wollen wir shoppen gehen, oh. Ich quäl mich, ich sage, ja. Aber ich bekenne es einfach. Mit dieser Prostituierten shoppen zu gehen, hat mir so einen Spaß gemacht. Bis hier, als sie die dreckigen Lumpen ausgezogen hat und ein neues Kleid angezogen hat. Und ich habe ihre strahlenden Augen gesehen. Ich habe Tränen in den Augen. Ich habe jetzt ein Video gesehen. Wir haben dann Geld gesammelt für unsere Church, weil es kostet ja ein bisschen Geld, dass sie in der Einrichtung dort leben kann und so weiter. Wir haben das ganze Geld in Minuten gesammelt. Und als ich das Video gesehen habe, wie die heute strahlt, Wahnsinn. Wisst ihr, als Frucht von dem Einsatz heute möchte ich Menschen strahlen sehen. Wenn wir heute nach Hause gehen, vielleicht sehen wir gar nicht alles. Vielleicht wissen wir auch gar nicht alles. Aber ich möchte eins sehen, dass die Frucht von dem, was wir heute machen, mitten in Stuttgart, bedeutet, dass Menschen Jesus kennenlernen, diese unendliche Hoffnung ergreifen und ein völlig neues Leben haben. Das ist der Plan. Wisst ihr, und so haben wir Wunder und Wunder erlebt. Wenn wir gleich ein paar Sachen erzählen. Wir sind 7,5 Wochen zwischen Ostern und Pfingsten um die ganze Welt gereist. Wir waren auf fast jedem Kontinent. Wir haben Dinge gesehen, die waren außergewöhnlich. Wieder mal haben wir angefangen mit Gebet. Wir waren in den größten Gebetsveranstaltungen dabei. Ich war wieder in Lagos mit 500.000, durfte dort sprechen, in Mexiko mit 50.000. Es wurde aber auch in Saudi-Arabien gebetet. Auch dort waren wir in einem kleinen Zimmer. Nicht nur die Riesen-Events, wir waren in Saudi-Arabien. Und in Saudi-Arabien zum allerersten Mal, Teil von unserer Mobilisation, der erste von der Regierung genehmigte Event. außergewöhnlich in Saudi-Arabien. Menschen kamen zum Glauben, wurden frei, wurden geheilt. In Saudi-Arabien, Freunde, da geht was in unserer Welt. Da geht was. Und dann waren wir in Varanasi, das ist so die Stadt am Ganges, der heilige Fluss, wo man sagt, dieses Wasser wäscht dich rein von Sünden. Ich habe es mal probiert, ich habe gedacht, ich kann ja mal ein bisschen drin baden, musste wieder duschen, weil ich so dreckig war und war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich von Schuld reinwäscht. Die Leute dort sind sich auch nicht alle sicher, aber wir konnten ihnen dann erzählen, was reinwäscht von Schuld. Da gibt's nämlich was, das Blut Jesu. Und dann waren wir dort und wurde ganz klar gesagt, nicht evangelisieren. Absolute Verfolgung. Erst recht Kalkleisten wie wir, also Ausländer. Ich sehe ja vielleicht noch aus wie ein Amerikaner. Auf gar keinen Fall evangelisieren. Haben wir, als wir ankamen, sofort vergessen und haben sofort angefangen zu evangelisieren. Und dann hat sich der erste Priester bekehrt, der wurde geheilt, der war so perplex, dass der geheilt wurde, hat gleich sein Leben Jesus gegeben, der nächste hat sich bekehrt und irgendwie haben wir dann vergessen, dass wir es nicht durften. Manchmal ist es gut, Dinge zu vergessen, weil der Herr, manchmal, es braucht auch Weisheit, ihr Lieben, also an Dummheit ist schon manch einer gestorben, an Klugheit nicht. Also wenn ich um des Wortes Gottes verfolgt werde, ist das okay, wegen meiner Dummheit nicht. Also wir können weise sein, brauchen nicht dumm sein. Aber trotzdem, der Herr hat gewirkt und dann gehen wir so lang, dann saßen hier noch so drei Typen dort sitzen, so Heavy Gurus, die sahen so spooky aus. Du denkst, du bist irgendwie Indiana Jones in irgendeinem Film. Ist wirklich so, total krass. Und dann habe ich mich vor den hingestellt und gesagt, hey guys, listen, und habe denen von Jesus erzählt. Und dann habe ich denen erklärt, dass Jesus heute rettet und heilt. Und dann kommt so ein Junge an und sagt, na, wenn Jesus heilt, dann bete doch für mich. Wir beten für den, der wird geheilt. Kommt der Nächste, wir beten für den, ich meine öffentlich, bloß nichts in der Öffentlichkeit. Dann kam immer mehr, also eine ganze Schlange schon mittlerweile. Der eine wurde geheilt, der Nächste wurde geheilt, der Nächste wurde geheilt. Und dann geschah es, ich dachte, na, endlich muss doch mal was passieren. Hat eine Frau rumgeschrien, was macht ihr da? Wir brauchen keinen Jesus, wir haben Shiva. Aha. Ich habe Kontakte zur Regierung, ich hole die Polizei. Das hatten wir jetzt nicht so auf dem Herzen. Und dann haben wir uns da verabschiedet, aber der Herr hat gewirkt. Und wisst ihr, ich meine, das war jetzt unser kleiner Einsatz, aber wir haben unseren Partner besucht. Unser Partner hat dort eine Church-Planting-Maschine, würde ich das Ganze mal nennen. Der hat angefangen mit ein paar Gemeinden. Mittlerweile haben die, ich glaube, 57.000 Gemeinden. Mit dem arbeiten wir. Der hat angefangen mit unserem Go Day. Jetzt hat er einen Go Week gemacht und jetzt will er Go Months machen. Die haben 68.000 unerreichte Dörfer erreicht. Unerreichte Dörfer. Die haben in den Dörfern den Sohn des Friedens gefunden, wo sie sofort eine Gemeinde gründen. Und über 200.000 Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben. In Nordindien. Unter Verfolgung. Freunde, da geht was in unserer Welt. Und er sagte mir, einige unserer Pastoren sitzen im Gefängnis. Ja klar. Und dann starten sie im Gefängnis, eine Gemeinde. Ja, lustig ist das nicht. Wisst ihr, die sind bereit, ihr Leben zu geben. Bereit, ihr Leben zu geben. Wir sind zumindest heute bereit, ein paar Stunden zu geben, damit Menschen hier in Stuttgart das Evangelium hören. Und das wollen wir. Und deswegen gehen wir gleich begeistert raus und werden vielen Menschen von Jesus erzählen. Und so ein paar inspirative Gedanken lasse ich mal los, bevor wir rausgehen. Ich habe so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wisst ihr, das... Vielleicht denkst du, naja, das ist toll, der Werner Evangelist, dass Gott den gebraucht, das glaube ich. Pastor Georg und so weiter, das sind ja wir, die Profis hier, aber das sind wir gar nicht. Wir sind ganz einfache Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen. Und zu denen gehörst du auch. Was ich schon gesagt habe, im Reich Gottes, natürlich gibt es die Dienstgabe des Evangelisten und so weiter. Pastor, aber unser Job ist an sich, euch fit zu machen. Damit wir alle es tun. Es gibt nicht die Spezialisten, es gibt nicht den Superstar. Und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, mein Sohn mir erzählt, er sagt, Papa, wenn ich dir diese Geschichte erzähle, erzählst du die in fast jedem Gottesdienst. Ich sag, Quatsch, seitdem mache ich es. Weil ich die so inspirierend finde. Es geht um 2 bis 3 Leute, den einen kennt ihr gar nicht und die anderen kennt ihr. Den einen, den ihr nicht kennt, er heißt Edwin Kimberly. Habt ihr nie gehört? Garantiert nicht. Würde mich echt wundern, es sei denn... habt ihr nicht gehört, ist schon gut. Edwin Kimberly war ein ganz schüchterner Lehrer, der nicht gedacht hat, dass Gott ihn gebrauchen kann. Vielleicht fühlst du dich jetzt angesprochen und sagst, ja, das bin ich. Ich bin schüchtern. Ich traue mich nicht. Ich habe nicht die große Klappe. Ich bin introvertiert. Welcome in dem Club der Unfähigen, die Gott gebrauchen will. Dazu gehöre ich auch. Noch jemand? Also ich brauche den Heiligen Geist, ohne ihn funktioniert gar nichts. Neulich sagte mir jemand, ich habe nicht so ein Charisma, ich kann nicht so gut reden, deswegen brauche ich einen Heiligen Geist. Ich sage, wunderbar, da in dem Club, da bin ich auch drin. Dieser Edwin Kimberly hat von Gott empfunden, einen jungen Mann anzusprechen, um dem von Jesus zu erzählen. Also einen 15-Jährigen. Er Lehrer, hier geht es um den Teenie. Und Edwin hatte echt seine Mühe, den anzusprechen. Hat seinen ganzen Mut zusammengenommen, vielleicht machst du das heute auch. Wer weiß, was heute passiert, mein Freund? Ich weiß nicht, ob Edwin Kimberly je davon gehört hat, was er mit seinem Leben bewirkt hat. Vielleicht wirst du vieles, was du mit deinem Leben bewirkst, nie wissen. Aber setz alles auf die Karte, alles für Jesus zu geben. Edwin Kimberly hat all seinen Mut zusammengenommen, hat diesem 15-jährigen Teenie von Jesus erzählt. Vielleicht ist Edwin schon tot gewesen, als aus dem 15-Jährigen ein bedeutender Mann Gottes geworden ist. D.L. Moody. Bekehrt durch Edwin Kimberly. Durch D.L. Moody, zwei Generationen weiter, kam Billy Sunday zum Glauben. Dann Mordecai Hamm, den ihr auch wiederum nicht kennt. Mordecai Hamm hat wiederum einen 15-jährigen Teenager zu Jesus geführt. Den wiederum kennt ihr. Billy Graham. Freunde, ein schüchterner Lehrer. Ein schüchterner Lehrer. Und zwei der einflussreichsten Evangelisten sind seine Frucht. Wer weiß, was deine Frucht ist. Vielleicht wirst du nie wie Billy Graham auf der Bühne stehen und Tausende erreichen. Aber vielleicht bist du der Edwin Kimberly, der einfache Christ, der sagt, ich will einfach nur, dass Menschen von Jesus hören. Bist du ready, Geschichte zu schreiben? Freunde, gib alles, gib alles. Wir werden uns ein paar Punkte ansehen, wie wir effektiv evangelisieren und wie das, ich sag mal, nicht nur so ein Event für heute Nachmittag ist und dann gehst du wieder back to normal, so ein U-Boot-Christ taucht sonntags auf und blub, blub, blub, bist am Montag wieder weg. Davon gibt es noch zu viele, und sondern wie das zur Normalität wird. Und ich habe 4 ganz einfache Dinge entdeckt, wie das ganz einfach wird. Du siehst es, du willst es, du tust es und du liebst es. Und das wird Evangelisation für dich sein. Du siehst es, du willst es, du tust es und du liebst es. Zuerst müssen wir Dinge sehen. Jesus hat Menschen gesehen. Wenn wir heute rausgehen, wirst du Menschen sehen. Und du wirst zerbrochene Menschen sehen. Und du wirst verlorene Menschen sehen. Und Jesus kam, um Menschen zu verurteilen, zu retten, nicht zu richten, sondern zu retten. Unser Job heute ist nicht zu richten, wir sind erstmal heute mit dem Retten am Start. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Jesus sah Menschen, er sah sie, er sah die Chancen. Johannes 4, 35, mach die Augen auf. Manchmal müssen wir die Augen aufmachen. Aber wozu? Um das Böse zu sehen? Das wirst du vielleicht heute auch sehen. Sondern was sagt Jesus? Und sieh dir die Ernte an, die Felder sind reif zur Ernte. Von der er sah zuallererst nicht die Probleme, er hat nicht CNN angemacht. Oder RTL oder den ganzen Kram uns reingepfiffen. Er hat die Chancen gesehen. Den Mensch, der auf der Suche ist. Wir waren ja zwischen Ostern und Pfingsten 7,5 Wochen. Insgesamt auf 6 Kontinenten, 4 Kameramänner und wir haben den YouTube-Film gedreht. Und daran arbeiten wir jetzt gerade mit 2 großen Fragen. Und wir haben Leute auf der ganzen Welt diese beiden Fragen gestellt. Nummer 1, wofür leben wir? Stell dir vor, wir waren in Rio, Copacabana. Dort war eine Truppe, die hat Party gefeiert. Alter Schwede, ich meine, da Inbegriff von Leben und Spaß, Copacabana und die Brasilianer. Ich meine, wenn jemand feiern kann, dann sind die Jungs das. Und dann haben sie gefragt, was ist der Sinn im Leben? Na, Freunde, feiern, Spaß haben. Und hinter uns ging wirklich die Party ab. Dann haben wir ihn gefragt, hast du es gefunden? Nein. Und er bekehrt sich nach 5 Minuten. Aber was hat er gesagt? Ich habe es nicht gefunden. Wir waren in Dubai im Atlantis. Ich meine, das ist ein Hotel. Nur das Eröffnungsfeuerwerk hat 20 Millionen Dollar gekostet. Ich rede vom Eröffnungsfeuerwerk. Ich weiß nicht, was da eine Nacht gekostet hat. Ich konnte gar nicht schlafen, so teuer ist die. Ich würde Herzschmerzen kriegen. Sie in einer Nacht da zersiege, also. Und dann sprechen wir mit einem Typen an, der sich locker das Hotel leisten kann und fragen ihn, was ist der Sinn des Lebens? Hab Spaß, mach, was du willst. Ja, der hat doch alle Kohle, um zu machen, was er will. Haben wir ihn gefragt, hast du es gefunden? Nein. Wir waren in den Beverly Hills in Australien, die kamen mit Lamborghini, Ferrari und solchen dicken Karren vorgefahren. Gleiche Antwort, ich habe es noch nicht gefunden. New York, Wall Street, wir haben es nicht gefunden. Freunde, manchmal denken wir, was haben wir schon? Was haben wir als Christen schon? Weißt du, was Jesus sagt? Ich bin das Brot des Lebens. Das klingt so ein bisschen, Er ist das Einzige, was wirklich satt macht. Wisst ihr, was wir gesehen haben? Sind reiche Menschen, berühmte. Wir können uns alles leisten. Wir können alles haben in dieser Welt. Aber nur Jesus ist das Einzige. Und das sage ich aus Erfahrung, weil ich kenne ein ziemlich leeres Leben mit viel Spaßparty und Rock'n'Roll. Und mein Lobpreisleiter ist vor 2 Tagen gestorben, Ozzy Osbourne. Habe ich geliebt. Ich hoffe, der hat noch irgendwie die Kurve gekriegt. Wir können alles haben in dieser Welt, aber es macht uns nicht glücklich. Dann haben wir eine zweite Frage gestellt. Wir waren an den heiligsten Orten dieser Welt. Wir waren ja in Varanasi, also dort, wo sie sagen, das Wasser wäscht rein von Schuld. Wir waren in Medina, der zweitheiligste Ort in Saudi-Arabien. Wir standen direkt vom Grab des Propheten. Wir waren in Jerusalem und am Ende in Rom. Wir haben alle gefragt, den katholischen Priester, den Hindu-Priester, den Satanspriester, die ganzen Priester durch. Freunde, was ist, wenn wir sterben? Wisst ihr, was wir gehört haben? Wir wissen es nicht. Selbst der katholische Priester, wir wissen es nicht. Den habe ich vom Vatikan zu Jesus geführt. Ich weiß nicht, ob der Papst begeistert war, aber ich war begeistert. Er auch. Wisst ihr, da ist eine Welt auf der Suche. Da ist eine Welt auf der Suche. Heute Nachmittag werden wir auf Menschen treffen, die sind auf der Suche. Bei manch einem musst du ein bisschen bohren. Manch einer muss auch eine Zeit lang Seifenblasen hinterherlaufen, um festzustellen, dass er auf der Suche ist. Aber wir haben eine Antwort. Jesus sagt, wir wissen nicht was. Überleg mal, in Jerusalem stehe ich in der Western Wall, spreche mit einem orthodoxen Juden und ich frage ihn, was kommt nach dem Tod? Er sagt, ich weiß es nicht, es ist noch keiner zurückgekommen. In Jerusalem. Ich habe fast Lachkrämpfe gekriegt. Ich sage, irgendwie, dir fehlen ein paar Informationen. Du lebst in der einzigen Stadt auf dieser Welt, wo tatsächlich jemand zurückgekommen ist. Das war nicht Stuttgart. Auch nicht Berlin. Aber es war Jerusalem, wo einer gesagt hat, ich werde sterben und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und er kam zurück und er gibt uns ewige Hoffnung, wenn wir heute rausgehen. Ehrlich jetzt, da kommt eine finstere Power auf uns zu. Die kommt, die ist da, ja. Aber wir haben mehr. Erstens sind wir bei weitem, wir überwinden bei weitem. Und zweitens haben wir eine Hoffnung und eine Antwort. Wisst ihr, wir sollen nicht stolz und komisch werden, aber mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Wir haben die größte Botschaft dieser Welt. Nicht wir sind das Besondere. Ich sag mal, wir sind einfach nur irgendwie ein Bettler, der Brot gefunden hat und zeigt einem anderen Bettler, wo es Brot gibt. Du und ich, wir sind ganz einfache Leute. Aber wir haben jemanden gefunden, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Also Jesus sah Menschen, er sah sie, er sieht sie heute. Und wir wissen, dass er die Antwort ist auf all ihre Sehnsüchte. Wie viele Menschen, die wir heute treffen, suchen nach Liebe und werden alles Mögliche finden, aber keine echte Liebe. Ich habe Liebe gefunden in meinem Leben. Zum allerersten Mal, als ich gebetet habe, Jesus, komm in mein Leben. Auf einmal spürte ich, der liebt mich. Der kennt mich doch. Ich meine, der weiß noch viel mehr als die Polizei, wo ich gewohnt habe, was ich alles gemacht habe. Ja, lustige Typen. Wir haben eine Menge interessanter Dinge gemacht. Er kennt doch alles, aber er liebt mich. Zum ersten Mal wusste ich bin geliebt. Wir haben etwas, den größten Schatz auf Erden. Das sagt ja Jesus. Das Evangelium ist wie die Perle, wie der Schatz. Das ist das Wertvollste, was es gibt. Hab neulich jemand evangelisiert in einem Hotel und dann sagte die Frau mir, naja, ich würde mir den Glauben nicht aufdrängen lassen. Ich sag, wissen Sie, wenn vor meiner Tür der Lotto-Mitarbeiter steht, mit einem großen Koffer klingelt, ich würde sagen, von Ihnen lasse ich mir nichts aufdrängen. Ich meine, ehrlich jetzt, was ist der Lottogewinn im Vergleich zu dem Evangelium? Ich habe mal ein bisschen Geld an der Börse verdient, das hat ein bisschen Spaß gemacht für eine Zeit, aber Geld macht uns hier nicht glücklich. Wisst ihr, wo wir eingetroffen haben? Ich will damit keine Armut verherrlichen. Aber wir waren in dem schlimmsten Slum in Nigeria. So ein Dreckloch habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Es ist wirklich unvorstellbar. Und da war ein junger Mann, der war irgendwie verantwortlich für eine ganze Schule und so weiter. Und er erzählte uns, wie er sich bekehrt hat. Und er sagte, der Sinn des Lebens. Und dann fängt er an, seine Augen strahlen, von Jesus zu reden. Wisst ihr, die Antwort habe ich nicht an dem Ort gefunden. Wisst ihr, wenn jemand im Ferrari Jesus kennt, dann strahlen seine Augen aber nicht wegen dem Ferrari, sondern wegen Jesus. Und egal, ob wir im Dreckloch leben oder in Beverly Hills, nur Jesus ist die Antwort. Und ob wir in Stuttgart sind, und da sind wir nun mal, und gehen raus und erzählen heute Nachmittag von dem, den wir gefunden haben. Jesus sah Menschen, er sah die Verlorenen, er sieht die Chancen. Heute Nachmittag sehen wir Chancen. Wir sehen Menschen, die verloren sind. Und dann siehst du dich und fragst dich, was habe ich schon? Das hast du gerade gehört. Was du hast, ist der größte Schatz auf Erden. Das Evangelium, was die Kraft Gottes ist zur Errettung. Da ist ein liebender Gott, der Menschen unendlich liebt, der alles gibt, damit Menschen gerettet werden. Diese echte Liebe. Und jetzt erzähle ich mal ganz kurz von meinem Freund. Diese echte Liebe, wenn wir denken, ja, Gott liebt uns, das haben wir schon alle gehört. Wenn wir einmal in seine Augen schauen würden, ich glaube, wir würden alle hier ohnmächtig werden. Und du würdest denken, Mensch, ich kannte so wenig. Ich habe den schlimmsten Mensch der Welt getroffen vor ein paar Wochen. Den habe ich auch schon x-mal getroffen. Heißt Joshua Blahir Milton. Man nennt ihn General But Naked. Er hat über 20.000 Menschen umgebracht, gilt als der schlimmste, übelste Mensch dieser Welt zurzeit. Er hat als Satanspriester 1.000 junge Mädels brutalst geopfert. Keine Details, dann wird dir schlecht. Und dieser Joshua erzählte mir, wie er sich bekehrt hat. Weißt du, wie er sich bekehrt hat? Da kam ein einfacher Gläubiger, so wie du und ich, kein Megaspezialist, ein einfacher Typ und hat dem von Jesus erzählt. Ich meine, der hat die Leute einfach mal wegradiert. Der war ein Monster, das war gar kein Mensch mehr. Und der hat Jesus gesehen. Und er sagte mir, und als er das erzählt, wir drehen gerade einen Kinofilm über ihn, oder einen Film, Kino weiß ich nicht, aber einen Film auf jeden Fall. Er sagte mir, als ich Jesus gesehen habe, sprach er in meiner Muttersprache, mein Sohn. Aber dieses Wort, mein Sohn, gebraucht eine Mutter nur für ihren Sohn, den sie unendlich liebt. Und jetzt die Story. Er hat gerade ein 3-jähriges Mädel geopfert. Sieht Jesus. Und Jesus schaut ihn an mit solch einer Leidenschaft und sagt, mein Sohn. Was glaubt er, wie der Herr heute in Christopher Street Day sieht? Wisst ihr, ich glaube, Römer 1 ist Gottes Wort. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich habe, Gott schuf Adam und Eve und nicht Adam und Steve. Ist so. Mit mir brauchen wir da nichts zu diskutieren. Ich habe meine Einstellung, da bleibe ich bei. Und ich werde damit aber auch nicht heute mit Leuten diskutieren. So, ich glaube, da ist eine Liebe, die ist so unglaublich. Und ich werde nicht hingehen, um Menschen zu richten. Wenn wir ernsthaft über Sünde reden wollen, können wir das machen. Wenn wirklich, aber ich glaube, das sind so viel zerbrochene Menschen. So viel zerbrochene Menschen. Und deswegen gehen wir hin und erzählen ihnen von einem Gott, der Liebe ist und der retten kann. Also ganz klar, zuallererst, ich sehe es. Jesus sah die Chancen. Er sah sie. Heute Nachmittag gilt, mach die Augen auf, die Ernte ist reif. Und die gibt es heute Nachmittag. Komme gerade aus Berlin, wir haben ja Summer the War gestartet und ich kenne alles von lasst mich in Ruhe mit dem Schwachsinn, ich bin Atheist, davon will ich nichts hören und dann denken, die könnten über uns lachen. Ernsthaft jetzt, wenn ich über Atheismus nachdenke, könnte ich lachen. Weiß nicht, ob er Jong-Hoon Kim, ob er den schon mal irgendwo TikTok und so weiter gesehen habt, ist der Mann mit dem höchsten IQ, hat ein IQ, die Hälfte würde mir schon reichen. Weil sein IQ ist 276. Alter Schwede, wenn ich bei 140 wäre, dann hättet ihr euch ja was hier zu erzählen, aber... Und er ist bei 276 und sagt, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist Gott. Und hier kommen die Fakten. Seine Auferstehung. Und der haut Dinge raus. Der Mann mit dem höchsten IQ. Ja, aber die Wissenschaft sagt, lauscht doch mal zu dem, der den höchsten IQ hat. Wisst ihr, Jesus ist Gott. Also zuallererst, wir sehen die Chancen. Wir sehen die Verlorenheit, die wirst du heute sehen. Aber dann weißt du auch, dass Jesus dafür am Kreuz gestorben ist. Er ist auferstanden, wir sehen es. Dann das Zweite ist, du siehst es nicht nur, sondern du willst es. Was hat Jesus gesagt? Freunde, es gibt nichts, was so erfüllend ist, als Gottes Willen zu tun. Es gibt nichts. Du kannst nicht mal vor das Fernsehen sitzen. Ich weiß nicht, was du guckst, ob RTL oder Netflix oder irgendwelche YouTube-Filme. Guck dir mal so 6-8 Stunden irgendwelche Filme an. Ich meine, einen Film mag ich auch mal ganz gerne sehen. Aber guck mal so stundenlang. Du bist völlig leer. Kennst du das? Du bist völlig leer. Du kannst mal 6 Stunden evangelisieren. Du bist völlig müde. Aber du strahlst. Strahlst. Wisst ihr, was Jesus sagt? Johannes 4, 32, aber eine Speise, von der ihr nichts wisst. Ah, was kennst du für einen Dönerladen? Nee. Ich lebe davon, Gottes Willen zu tun. Was wir heute machen werden, ist, wir werden Gottes Willen tun. Wir werden Menschen helfen. Vielleicht gibt es einen Obdachlosen, du sagst, komm, ich lade dich ein auf einen Döner. Wir helfen vielleicht Menschen. Wir erzählen ihnen von Jesus. Und wir führen Menschen zu Jesus und wir werden die Kranken heilen. Ich will es bedeutet, ich will Gottes Willen tun. Und das zu tun, macht uns glücklich. Wir haben mal überlegt, wie wir eine Kampagne starten können für Evangelisation. Wisst ihr, die Welt ist tricky. Die Welt verkauft dir Sachen und sagt zum Beispiel die Marlboro-Werbung, wenn ihr euch, die Älteren können sich noch daran erinnern, an den gut aussehenden Typen, der Cowboy mit seiner Zigarette. Und du wusstest eins, das macht frei. Wow, das ist Werbung. Kennst du das noch? Wer hat neben mir schon mal geraucht? Macht das frei? Wurdest du frei? Wurdest du frei? Wenn nicht, beten wir jetzt. Wisst ihr, das macht nicht frei. Es ist Werbung, die veräppeln uns. Cola, Leben kommt aus der Flasche. Na, trink mal ganz viel Cola, du. Ja, stell mal vor, das gleiche Werbebüro würde sagen, evangelisiere und du wirst glücklich. Da sagst du das gleiche wie mit Marlboro. Nee, Freunde, was hat Jesus gesagt? Den Willen Gottes zu tun, ist meine Speise. Und wenn du das heute machst, finde ich das super. Aber wenn du es beständig machst, habe euch ja das letzte Mal erzählt, Gott hat mich herausgefordert, vor mittlerweile 4,5 Jahren jeden Tag einer Person von Jesus zu erzählen. Jeden Tag. Am Anfang, das war für mich wie eine Qual. Ich wollte erst den Teufel widerstehen. Jetzt sind es 1.600. Ich habe neulich die Zahl 666 gefeiert. Ich habe 1.666 Tage nonstop jemand von Jesus erzählt. Wisst ihr, wann das letzte Mal? Heute Morgen, 5:30 am Flughafen. Da hast du noch geschlafen, aber ich war schon am Start. Aber ich kann dir sagen, wann das nächste Mal? In ungefähr 1,5 Stunden. Aber stell dir mal vor, das Ganze, du sagst, ich will es. Nicht nur einmal hier, sondern beständig. Vielleicht sagst du, oh Mensch, also jeden Tag ein. Aber vielleicht starte doch mit einer Person in der Woche. Auf deiner Arbeit, wo immer du bist. Eine Person in der Woche kriegt jeder von uns hin, oder? Nur eine. Du musst nicht jede Woche irgendwie auf den Schlossplatz gehen, aber dort, wo du bist, dein Umfeld, dein Nachbar, eine Person in der Woche kriegen wir alle hin. Wisst ihr, wir verschwenden manchmal unsere Zeit mit unnützem Zeug. Stell dir vor, du kriegst 86.400 Euro jeden Tag. Also du musst die ausgeben. 86.400. Boah, jetzt kaufe ich mir da ein neues Auto, ein bisschen Schmuck und ich weiß nicht was. Und du verschwendest dein Geld. Du hast jeden Tag 86.400 Sekunden. 24 Stunden. Jeden Tag kriegst du geschenkt. Und wie gesagt, du kannst Netflix, TikTok, das ganze Programm. Jetzt nichts gegen ein paar Minuten TikTok, da bin ich mittlerweile auch. Ich liebe TikTok. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass TikTok so genial ist. Die haben mich gescannt und herausgefunden, der Typ, der will also nicht irgendwelchen Kram kaufen, der will nur heiße christliche Videos und die präsentieren sie mir jeden Tag. Ich bin so inspiriert von TikTok. Aber ehrlich, nicht länger als 10 Minuten. Das reicht. Weil wenn du abhängig von dem Zeug bist, ich bin ja nicht gegen Social Media, aber wenn du abhängig bist, dann denk mal drüber nach. Mal einen Film zu gucken, alles okay. Aber du hast 24 Stunden jeden Tag. Jetzt stell dir mal vor, du könntest auch deine Zeit investieren in das, was in Ewigkeit zählt. Was wirklich in Ewigkeit zählt. Menschen zu helfen, Menschen zu lieben und das Evangelium weiterzugeben. Für die Kranken zu beten. Check doch mal deinen Alltag. Wisst ihr, und dann müssen wir eben unsere Gedanken so ein bisschen verändern. Was ist unsere Priorität? Wenn du wissen willst, was in deinem Leben Priorität hat, schreib mal auf, womit du dich beschäftigst, 24 Stunden. Dann weißt du, was deine Priorität ist. Wo dein Geld hingibst, was du machst aus deinem Leben, das ist deine Priorität. Ich will dir gar kein schlechtes Gewissen auf, ach, weit entfernt. Ich will dir helfen, aufs richtige Pferd zu setzen. Das Richtige zu tun. Ein Edwin Kimberly zu werden, der mit schlotternden Knien alles gibt. Für eine Person. Und das immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Wisst ihr, und dann gibt es Menschen, die auf uns warten. Wir haben Summer to Go gestartet in Berlin. Und Berlin ist nicht ganz so leicht zu evangelisieren immer. Und dann habe ich eine ganze halbe Schulklasse angesprochen. Habe gedacht, hey Guys. Und habe denen eine interessante Frage gestellt. Und dann hatte ich komplett die ganze Aufmerksamkeit. Und dann kam jemand, der mich gestört hat. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Ihr Lehrer. Und hat gesagt, Leute, wir müssen alle weiter. Oh, ich sag, seid ungehorsam. Das war ich damals in der Schule auch. Nein. Die sind alle weggegangen. Ich sag, oh, schade. Und nach einer Viertelstunde kamen die alle wieder. Die wollten alle noch mal mit mir quatschen, weil ich habe die wirklich gehabt. Haben sich zwei bekehrt. Ich wusste, die beiden waren so offen, die bekehren sich auf der Stelle. Freunde, und diese Leute gibt es heute Nachmittag. Diese Leute sind heute Nachmittag da. Die warten auf uns. Also unsere Priorität in unserem Leben. Ja, ich weiß, ich habe auch eine ganze Menge. Ich bin verheiratet und ich habe noch Kinder. Ich habe eine gewisse Verantwortung. Ich muss eine ganze Menge tun. Und in meinen 24 Stunden brauche ich ein paar Stunden Schlaf und irgendwie auch einen Kaffee. All das gehört alles dazu, das ganz normale Programm. Aber mittendrin Menschen von Jesus erzählen. Veränder deine Gedanken. Römer 12, Vers 2. Wir müssen unsere Gedanken erneuern. Du sagst, das ist nicht meine Berufung. Pappalapapp. Die Bibel sagt, veränder deine Gedanken. Wenn du sagst, das ist nicht meine Berufung, dann gilt für dich 2. Korinther 5, 20. Ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. Was für eine Ehre. An seiner Stelle bist du hier. Stell mal vor, die Bibel sagt, wer euch hört, hört mich. Wow. Also es ist deine Berufung. Ich habe keine Zeit. Dann denk mal drüber nach, wie du aus deinem Alltag, ich bin manchmal auch sehr, sehr im Stress, sage ich mal. Ich habe einen Zoom-Call, noch einen Zoom-Call. Aber wisst ihr, ich nutze in meinem Alltag Chancen. Da musste ich irgendwie jemand anrufen. Ach, guck mal, ich kriege hier gerade einen Bericht rein, wie viel sich gestern bekehrt haben. Oh, ich bin neugierig. Oh, nee, war jetzt nicht. Ich muss Callcenter wegen irgendeinem Flug oder so anrufen. Wisst ihr, was ich mache? Ich sage, das ist meine Chance heute. Hab die Person im Callcenter, am Telefon. Ich sage vielen Dank, dass Sie mir in meinem Problem geholfen haben. Vielleicht habe ich jetzt was für Sie. Erzähl dir von Jesus. Ich weiß nicht, wie viele ich über Handy schon zu Jesus geführt habe. Ich habe schon mein eigenes Callcenter hier. Wisst ihr, nutzt doch die Chancen. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, denk mal über deinen Alltag nach. Du hast Zeit. Wir alle haben Zeit, 86.400 Sekunden, jeden Tag. Jeden Tag neu, frisch. Aber wir können sie verschwenden oder wir können sie nutzen. Freunde, wir leben in einer Zeit und die Bibel hat, also Paulus schreibt da schon, Epheser 5, achtet, 15 bis 16, achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt. Wir leben in einer schlimmen Zeit. Also wenn das vor 2000 Jahren schon schlimm war, was würde er heute schreiben? Heute ist die komplette Katastrophe. Ja, ehrlich jetzt. Also ich sag mal, ich guck mal die christlichen Videos auf TikTok, da gibt's auch andere Sachen. Bin ich froh, dass ich das alles nicht kenne. Wisst ihr, investieren wir in das Allerwichtigste. Und heute investieren wir heute Nachmittag, damit Menschen zu Christus kommen. Wir haben ein Ziel heute Nachmittag. Wir gehen raus und wir wollen, dass Menschen zu Jesus kommen. Und deswegen guck, oh, eieiei. Ich will euch noch ein bisschen zeigen, was wir heute Nachmittag machen. Dann haben wir vielleicht Angst. Du hast Angst, Menschen anzusprechen. Weißt du, wovon ich rede? Ich habe Angst gehabt. Ich habe manchmal immer noch Ängste. Ich habe zum Beispiel absolute Höhenangst. Wenn ich im Fahrstuhl sitze, Glasfahrstuhl, ab Etage 4, habe ich gedacht, die Scheibe fällt gleich vorne raus, unten der Boden bricht raus. Kann ja nichts passieren, aber die Angst ist nur hier. Das ist beim Evangelisieren genau das Gleiche. Im Glasfahrstuhl bin ich absolut sicher, zumindest in Deutschland. In Afrika wäre ich mir nicht sicher, aber die sind doch TÜV geprüft. Da passiert nichts. Aber das Problem ist im Kopf, das Gleiche beim Evangelisieren, das Problem ist nur im Kopf. Wie oft habe ich gedacht, boah, den anzusprechen, habe ich ihn angesprochen. Wisst ihr heute, wenn ihr so ein paar Drag Queen und so weiter, die meisten sind total lieb. Du siehst nur das Äußerliche und die meisten sind total lieb. So hat mich meine Tochter vor 3 Wochen herausgefordert, Papa, ich habe eine gute Idee für dich. Weißt ja, ich habe Höhenangst. Wir werden aus einem fliegenden Flugzeug in 4 Kilometer Höhe rausspringen. Huh. Ich meine, ich mit meiner Höhenangst. Ich meine, wenn ein Flugzeug mal abstürzen würde, wüsste ich, jetzt habe ich meine letzte Botschaft. Ich würde zu Stewardess gehen, sag her mit dem Mikrofon und mache meinen letzten Aufruf. Aber dass ich da freiwillig rausspringe. Freunde, face your fears. Weil ernsthaft, es ist nur mental. Ich sag's, wie es ist. Ich habe gesagt, okay, ich werde mit meiner Tochter aus dem Flugzeug springen. Wie gesagt, 6. Etage Glasfahrstuhl. Und ich habe gedacht, ich werde ohnmächtig. Hier ist die 6. Etage. Das ist 4 Kilometer. Das ist die 3800, weiß ich welche Etage. Oh. Und die ganze Woche habe ich mich vorbereitet. Und so kann man sich gegen Ängste vorbereiten. Nämlich, indem du Gottes Wort nimmst und sagst, ich habe nicht den Geist der Furcht. Das ist die beste Vorbereitung, sondern ich habe nicht den Geist der Furcht. 365 Mal sagt Jesus, fürchtet euch nicht. Ich habe nicht den Geist der Furcht, sondern der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe nicht, aber was ich habe, ist den Geist der Kühnheit. Also ich habe mich vorbereitet, ich habe gedacht, warte mal, wenn ich Achterbahn fahre, den Weg hoch, da werde ich panisch. Aber wenn es runter geht, das macht mir extrem Spaß. Das bedeutet ja, es ist nur ein ganz kleiner Augenblick, der Rest macht, ist nur Fun. Ich habe nur gesagt, Werner, die meiste Zeit ist Fun. Denk an den Spaß. Ich habe mich mental, denk doch heute mal schon beim Einsatz, denk mal, wie viel Spaß das sein könnte, wenn du Menschen von Christus erzählst, wenn du Menschen hinweisen kannst, wie sie mit Gott in Berührung kommen, wie ihre Schuld vergeben wird, wie ihr Leben neu wird, wie vielleicht jetzt noch einer so durch Stuttgart humpelt und nachdem er dich getroffen hat, geht er wieder und sagt, das gibt's doch gar nicht, ich kann laufen. Wisst ihr, es wird Spaß machen. Ja, es wird Leute geben, die sagen, wir sind Idioten. Kommt ja, gehört ja dazu. Trotzdem, wisst ihr, wenn du Angst hast, kannst du dich mental darauf vorbereiten, indem du Gottes Wort nimmst. So, jetzt saß ich im Flieger und dachte, wenn ich jetzt panisch werde, ich kenne das, dann ist aus. Also wisst ihr, was ich gemacht habe? Den ganzen Weg hoch, bis wir bei 4 Kilometer Höhe waren, habe ich den Typen, der natürlich der Profi, der mit mir im Fallschirm hing, war kein Christ, den habe ich die ganze Zeit evangelisiert. Ich habe gar keine Zeit gehabt, Angst zu kriegen. Ich habe den volles Rohr evangelisiert, bis wir oben waren. Dann ging die Tür auf und hat er mich rausgekickt. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe unten gestanden, boah, ich habe meine Angst überwunden. Ich hatte gar keine groß. Wisst ihr, heute ist ein Tag, und zwar der Tag des Heils, wo wir rausgehen und Menschen von Christus erzählen. Ich sehe es, ich will es. Weil ich weiß, das ist Gottes Speise, die mich satt macht. Und dann mache ich es. Und jetzt habe ich noch 20 Minuten Zeit. Und ich blätter einfach mal hier extrem weiter vor. Ich spule einfach vor. Wir müssen wissen, was wir heute machen. So, wir treffen auf alle möglichen Leute. Wir werden auf eine liebe Omi treffen, auf irgendeinem 17-jährigen Hip-Hop, wie auch immer, jungen Typen, der Hip-Hop mag. Und vielleicht auch auf die Drag Queen. Also es wird ein interessantes Publikum heute sein. Wie sprechen wir Menschen an? Du könntest ja sagen, ja, einen schönen guten Tag. Ich komme aus der charismatischen Freikirche. Wir sprechen in Sprachen. Ich wüsste die Reaktion in Berlin. Habt ihr eine Idee? Wie sprechen wir Leute an? Sag mal ganz kurz, was sagt ihr heute? Sag mal ganz schnell, ein Satz. Hat dir heute schon mal jemand gesagt, dass Jesus dich liebt? Frage. Also nicht, hey, ich will ja sagen, Jesus liebt dich, sondern Frage. Weitere Frage. Weitere Idee meine ich. Wussten Sie schon, dass Gott einen super guten Tag hatte, als er Sie geschaffen hat? Aha, auch eine Frage. Noch eine Idee? Darf ich Ihnen von Jesus erzählen? Ah, weiß nicht, vielleicht nicht ganz so schnell. Kennst du Jesus persönlich? Kennst du Jesus persönlich? Vielleicht mal ein ohne Jesus. Noch ein jetzt, du bist die Letzte und dann? Ich würde sagen, du bist schön, weißt du, dass du bist Gottes Ebenbild geschaffen bist. Oder was ist denn der Sinn des Lebens? Das ist, ja, auch nicht schlecht. Wisst ihr, wir können mit Jesus starten, aber ich kann mit allem Möglichen starten. Ich lande bei Jesus. Ich würde nicht überall, also manchmal, ich habe oft gesehen, dass es reinhaut. Hast du jemals gehört, dass Jesus dich liebt? Ich habe gedacht, das ist der Killer. Aber es funktioniert. Aber die Frage, nicht, hey, ich will dir sagen, Jesus liebt dich, dann denken sie an Sekte. Ist so. Viele. Also zumindest bei uns. Wenn ich Fragen stelle, bedeutet das ja, ich habe Interesse. Aber es gibt eine ganze Reihe Fragen, die sind so, so gut, die hauen so rein. Also neulich bei uns hat jemand gesagt, zum Thema Gott, junge Leute, frag sie mal, nicht, weißt du, dass Gott dich geschaffen hat oder so, sondern wenn du Gott eine Frage stellen könntest, was wäre das? Oh, die haut rein, die ist gut, die ist wirklich gut. Habe ich mir gleich aufgeschrieben. Und Leute fragen, gibt's eine Hölle? Warum gibt's Leid? Weißt du, dann bist du doch gleich mitten im Thema. Nach dem Sinn des Lebens, für mich riesig, ich meine, wir haben gerade einen Film darüber gedreht, wir waren auf allen Kontinenten, wir haben Leute gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Und dann frage ich die Leute, was würdest du sagen, was ist der Sinn im Leben? Oder auf der Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du? Und dann sagt mir eine Person, 0, ich denke über Selbstmord nach. Das war eine Reaktion, die habe ich gehört. Aber wisst ihr, Fragen stellen am Anfang und man kann auch mal Jesus mit drinne haben, muss nicht immer sein, aber wir werden immer auf das Thema zu sprechen kommen. Ich kann es gar nicht abwarten, manchmal bin ich auch zu schnell. Da wisst ihr, allein Fragen zu stellen und Interesse am anderen zu zeigen, ist so notwendig. Wir lieben Menschen. Schau, ich meine Jesus an, Jesus mit der Frau Samarien. Was hat er gesagt? Mädel, lausch mal, ich bin der Messias. Im Alten Testament wurde ich über 300 Mal angekündigt, jetzt bin ich hier. Darauf kam sie noch. Wenn du wüsstest, wer vor dir steht, oh, jetzt haut er aber richtig einen raus, jetzt setzt er auch noch auf Neugier. Aber er fängt mit Wasser an. Wisst ihr, wir sind manchmal so übergeistlich. Und Jesus ist so normal, er fängt mit Wasser an, aber Wasser war der Kontaktpunkt. Wisst ihr, ich kann mit allem Möglichen anfangen. Wenn ich ein interessantes T-Shirt sehe, ich kann mit allem irgendwie anfangen. Aber du musst herausfinden, auch was ist deine, was passt zu dir. Aber ich möchte euch extremst ermutigen, seid kreativ. Seid kreativ. Ich kann mit dem Spaß anfangen. Bei meiner Frau fangen Leute an zu weinen, bei mir eher lachen sie. Warum, weiß ich nicht, aber ist halt so. Aber wisst ihr, dieses Interesse zeigen. Manchmal, hey, erzähl mal aus deinem Leben. Lass sie doch erstmal ihre Geschichte erzählen. Es sei denn, es gibt auch so Leute, die wenn die erstmal anfangen zu reden, hören die gar nicht mehr auf. Da musst du gucken, dass du irgendwann mal den Fuß in die Tür kriegst und nicht eine Stunde hast du da, ach so, gut, dass wir mal gesprochen haben. Das natürlich nicht. Aber am Anfang zuhören ist gut, um dann natürlich aus deinem Leben zu erzählen. Das ist extrem wichtig. Dann erzählst du, was er aus deinem Leben getan hat. Leute, wir sind nicht der Anwalt Gottes. Wir müssen Gott nicht verteidigen. Von, als wenn Gott es notwendig hat, dass wir ihn verteidigen. Er ist Gott. Wir sind nur Zeugen. Wir haben ihn erlebt. Ich habe gute Argumente. Wenn ich mit Atheisten rede, würde ich denken, ich habe gute Argumente. Aber ich bin nicht hier, um Gott zu verteidigen. Und jetzt kommt deine Geschichte ins Spiel. Du hast, ich meine, wenn wir jetzt hier mal das Mikrofon rumgehen lassen würden und du würdest erzählen, was du in deinem Leben schon erlebt hast, musst dir mal nur Gedanken drüber machen. Du warst vielleicht pleite, Gott hat dir geholfen, hat dich versorgt. Du warst krank, Gott hat dich geheilt. Ich kann ein halbes Buch aus meinem Leben schreiben. Also ich habe nicht eine Geschichte, ich kenne das Übliche. Wie war es vor Jesus, dann kam Jesus, wie ist heute? Das habe ich auch. Aber wenn ich einer Oma erzähle, wissen Sie, früher habe ich Ozzy Osbourne gehört. Wen? Den erzähle ich doch nicht von meinem Partyleben. Natürlich nicht. Na, Oma, erzähle ich was ganz anderes. Da saß vor einem jungen Moslem in der Bahn und der krümmte sich vor Schmerzen. Er sagt, boah, ich habe Rückenschmerzen. Der hat sich nicht mehr eingekriegt vor Schmerzen. Moslem, habe ich den angeguckt. Ich sag ihm, mein Zeugnis. Ich sag, weißt du, vor ein paar Jahren, schon ein bisschen her, hatte ich so Rückenschmerzen, dass in der Nacht der Notarzt kam, um mir eine Spritze zu geben. Und dann habe ich ihm gesagt, Neugier. Dann geschah etwas, Name Jesus noch nicht aufgetaucht, dann geschah etwas und seitdem habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Wisst ihr was? Der hätte mich nicht aus dem Zug rausgelassen. Ohne zu hören, was passiert ist. Kein Spaß. Wisst ihr, wir müssen nicht immer so schnell sein. Neugier war, am Ende habe ich für den gebetet, der war völlig geflasht. Denk mal über dein Leben nach. Was für Geschichten hat Gott in deinem Leben getan? Vielleicht sagst du auch, oh, christlicher Hintergrund, im Taufbecken zur Welt gekommen. durch alle, ich weiß nicht, Krabbelgruppe, Kindergruppe, die Gruppe, jene Gruppe. Ehrlich jetzt, hast du eine christliche Vergangenheit? Sei doch total ehrlich. Wirklich jetzt, sei ehrlich. Meine Eltern haben mich in ihre Freikirche mitgezerrt. Ich wollte es nicht. Sei doch ehrlich. Sei doch nicht so ein frommer Franz. Wirklich jetzt? Meine Kinder, wir haben die Kirche gezerrt. Nein, meine Frau hat gesagt, die können selber entscheiden. Und trotzdem, unsere Kinder haben ihre Geschichte, sind ihren Weg mit Jesus gegangen. Wir haben die nicht genötigt, sondern sie haben ihre eigene Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Und für die war Kirche auch manchmal langweilig. Ja, war so. Ich dachte, unsere Kirche ist doch toll. Und ihre Kumpels erzählen von interessanteren Dingen erstmal. Die Welt hat ja auch ein paar interessante Dinge so zu bieten. Wenn du eine christliche Geschichte hast, erzähl sie authentisch, aber erzähl das Entscheidende, wie du Jesus gefunden hast. Eine persönliche Beziehung zu Jesus und was das mit dir gemacht hat, was dir das gibt. Ich sage ganz ehrlich, mein persönlicher Glaube gibt mir eine Hoffnung und ich bin in meinem Leben, viermal hätte ich tot sein können, dass nach diesem Leben ich das herrlichste Leben ever habe. Aber es gibt mir ein Leben hier auf Erden, wo ich total glücklich bin. Ich werde dem nächsten TikTok-Video machen, habe ich mir überlegt. Und werde sagen, was ist, wenn ich in der Ewigkeit nicht wach werde und es gibt keinen Gott? Welch ernsthaft so ein Ding aufnehmen? Ich habe 21 Jahre konsequent, hardcore-mäßig ohne Jesus gelebt, viele Partys, viele Rockstars getroffen und habe die Leere des Lebens relativ massiv erlebt. Jetzt bin ich ein paar Jahre älter, kenne also hier seit über 40 Jahren. Ich bin glücklich verheiratet, 35 Jahre mit der gleichen Frau. Ich liebe sie, es gibt keine andere, ich würde sie nie betrügen. Kommt mir gar nicht in die Birne, ich liebe sie. Das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Ich wäre heute schon lange geschieden. Sicherlich. Ich bin so ein glücklicher Mensch. Ich schlafe manchmal zu wenig, das weiß ich auch, aber... Ich bin so ein glücklicher Mensch, ich habe so ein Glück gefunden, ich habe so eine Hoffnung, mir geht es so super, ich lebe in Frieden mit allen Menschen, ich darf Menschen dienen, ich habe so ein tolles Leben. Die 21 Jahre waren lustig, aber leer. Wenn es keinen Gott gibt, habe ich zumindest ein tolles Leben geführt. Wenn es aber Gott gibt und unser Leben in Ewigkeit eine Konsequenz hat, wir haben hier ohne Gott gelebt, Ewigkeit ohne. Hier mit Gott, Ewigkeit mit Gott. Wisst ihr, wir haben doch etwas zu erzählen, Freunde. Mach dir Gedanken über dein Leben. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Und da müssen wir uns zu 100%ig sicher sein. Was ist unsere Botschaft? Das ist so wichtig. Wenn wir rausgehen, ja, Jesus liebt dich. Das ist eine absolute krasse Aussage. Das ist genial. Erst recht, wenn man weiß, was er für uns getan hat, ist auch nicht das Evangelium. Gott hat einen guten Plan, das stimmt. Aber ist nicht das Evangelium. Was ist das Evangelium? Und da müssen wir uns so sicher sein. Wenn ich, ach so, der ist auch cool, den habe ich euch ganz vergessen zu erzählen. Mein Freund Dave Gibson aus Amerika, der sagt immer Folgendes. Der sagt, wissen Sie, ich möchte Ihnen mal die zweitbeste Entscheidung meines Lebens zeigen. Das ist die hier. Und dann zeigt er sein Handy mit dem Bild seiner Frau. Das ist natürlich meine zweitbeste Entscheidung. Das ist meine Süße hier. Und sagt, wisst ihr, das ist das zweitbeste in meinem Leben. Hä? Was ist denn das Beste? Ja. Auch ein guter Anfang. Und er hat sofort die Neugier. Also seid kreativ. Also es gibt so viele tolle Dinge. Aber was ist jetzt das Evangelium? Extrem wichtig. Nummer eins natürlich, Gott hat einen Plan. Und Gott schuf den Menschen. Ich meine, ich würde nicht über Evolution diskutieren. Das lassen wir mal alles weg. Aber wenn man ernsthaft mal sagt, was war die Sekunde vorm Urknall und sich dann mit den Fakten beschäftigt, die DNA des menschlichen Körpers, Konstanten des Universums, da gibt es 17 oder 18, die würde man nur, ach, ich will euch nicht mit so Fakten zu texten hier, aber wenn man sich die Schöpfung ansieht, außergewöhnlich, außen Zufall, no go, geht nicht, komplett unmöglich. Aber darüber wollen wir gar nicht diskutieren. Der entscheidende Punkt ist dieser, wenn als Gott den Menschen geschaffen hat, war Nummer eins alles perfekt. Die Frage des Leides, die schauen wir uns nochmal an, aber die hat einen Grund. Als Gott die Welt geschaffen hat, keine Menschen starben, keine wurden krank. Adam hatte nicht, oh, ich habe heute Rückenschmerzen, Eva, oh, meine Birne brummt. Nein, denen ging's gut. Die waren komplett gesund. Es gab keine Krankheit. Es gab keinen Tod, kein Leid. Keiner hat gehungert. Warum hungern Menschen in Afrika? Ja, das kann ich dir sagen. Das hat Gründe. Korruption und so weiter und so weiter. Afrika ist so ein gesegneter Kontinent. Als Gott diese Welt geschaffen hat, es war alles perfekt. Und Nummer zwei, und das ist das Wichtigste. Gott schuf uns nicht für Religion. In 1. Mose steht nicht, Adam ging in den Tempel, in die Kirche, in die Moschee. Kein Tempel, keine Kirche, keine Moschee. Adam und Gott, Eva und Gott. Übrigens zu all den Feministen, Mann, was haben wir für eine Antwort, oder? Gott schuf Mann und Frau in sein Ebenbild. Ich meine, ihr Frauen, dass ihr in Gottes Ebenbild geschaffen seid, das muss man euch gar nicht sagen, ihr müsst ja nur in den Spiegel gucken, aber ich meine, Gott schuf uns für eine Beziehung. Und wenn mir all diese Leute, die wir wochenlang gefragt haben, die mit ihren Lamborghini angehalten haben, die und trotzdem gesagt haben, wir wissen es nicht, warum? Gott schuf uns zu einer Beziehung. Das ist der allererste Punkt des Evangeliums. Das zweite ist das Problem. Und deswegen hat CNN so viel zu berichten. Es ist irgendetwas passiert. Der Mensch wollte sein wie Gott. Der Mensch hat sich erhoben. Wenn du das tust, du wirst sein wie Gott. Warum sagen Leute, wir brauchen das alles nicht. Wir haben unsere eigenen Maßstäbe. Wir wollen sein wie Gott. Wir haben Rockstars, die lassen sich wie Gott feiern in riesigen Stadien. Ich meine, ich liebe diese Shows, aber das hat auch manchmal seine Gefahr. Der Mensch hat einen freien Willen bekommen. Und deswegen sieht diese Welt so heute aus, wie sie ist. Und der Chef in dieser Welt ist noch nicht ein liebender Gott, der sich freut, wenn kleine Kinder sterben. Der Herr dieser Welt, sagt die Bibel sehr klar, wer das ist. Satan. Der Mensch hat einen freien Willen. Und die Bibel sagt ganz klar, wir haben alle gesündigt. Um damit klarzumachen, wir richten keine Menschen. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir haben alle gesündigt. Und die Konsequenz, der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod heißt nicht, man fällt einmal um und ist dann ausgelöscht, sondern die Trennung von Gott für immer. Das ist die Konsequenz. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Und diese Botschaft werden wir heute Menschen sagen, und zwar so, dass sie es verstehen. Vor 2000 Jahren, Als ich, wenn ich von meinem Leben erzähle und sage, weißt du, ich habe auch auf der Frage nach dem Sinn gesucht und dann habe ich gehört, dass ich das nur finde in einer engen Beziehung zu dem, der mich geschaffen hat, Gott selbst. Habe festgestellt in meinem Leben, ich habe ein Problem, ich habe mir die 10 Gebote angeschaut. Kannst du mal die 10 Gebote mit Leuten durchgehen? Hast du schon mal gelogen? Ich ja. Also wenn ich das mit Leuten mache, ich sage, natürlich habe ich schon mal gelogen. Damals, es ging gar nicht anders, wenn die Polizei wieder uns irgendwie, wie auch immer, wir mussten aus der Nummer rauskommen. Natürlich habe ich in der Schule gelogen. Sonst hätte ich irgendwie so nicht bestanden. War einfach so. Es sitzt doch alle im gleichen Boot. Wir alle haben seine Gebote übertreten. Und dann kam einer, der lebt ein heiliges und ein perfektes Leben. Es war nicht Mohammed, es war nicht Buddha, es war nicht, es, alle die nicht, sondern es war Jesus. Wenn du dir sein Leben mal anschaust, die denken ja, Jesus ist einer aus der ganzen religiösen Fraktion. War nicht. Was wir in allen Religionen gefunden haben, ist folgendes System. Der Mensch muss selber sich die Ewigkeit erarbeiten. Tu das, mach hier, mach dort, mach das. Und dann komme ich aufgrund meiner Gerechtigkeit in den Himmel. Wollen wir mal sehen, wie viele aufgrund ihrer eigenen Gerechtigkeit umlanden? Keiner. Es reicht nicht. Deswegen kam einer, der war unendlich gerecht. Jesus hat nie gesündigt. Niemals in seinem ganzen Leben nicht. Keine einzige Sünde. Und deswegen konnte er, als er am Kreuz gestorben ist, für deine, für meine Sünde bezahlen. Er hat den Preis unserer Schuld bezahlt. Er hat aus Liebe gesagt, ich gebe mein Leben, weil ich euch liebe. Bin ich bereit, den höchsten Preis zu bezahlen? Ich habe mal eine Geschichte gelesen, so die Fakten der Kreuzigung. Wir haben ja mittlerweile so den Jesus im Auge, der hängt da am Kreuz, so geföhntes Haar, Bachmusik und tralala. Es war die brutalste Todesstrafe der damaligen Zeit. Was Jesus auf sich genommen hat, aus Liebe zu dir und zu mir, können wir gar nicht ermessen. Können nur niederknien und ihn anbeten und sagen, Herr, ich mache alles für dich. Wenn du bereit warst, für mich zu sterben, bin ich bereit, für dich zu leben. Und gib alles, alles, alles. Ich meine, guck dir mal Jesus an. Wir leben im Jahr 2025 nach wem? Nach Buddha? Nein, nach Jesus. Das haben wir gegoogelt. Im Internet. Taylor Swift ist ein Nobody im Vergleich zu Jesus im Internet. Taylor Swift, wer ist das denn? Weiß nicht, gibt es noch jemand Berühmteres gerade? Keine Ahnung. Jesus ist die Nummer 1 im Internet. Eine Person, die vor 2000 Jahren gelebt hat, nur 33 Jahre alt wurde und gekreuzigt wurde. Er beherrscht alles. Das Buch ist der Bestseller, sein Film ist der Bestseller. Egal, was über Jesus gemacht wird, es ist der Bestseller. Warum? Weil er Gott ist. Weil Gott Mensch wurde. Weil er gestorben ist und auferstanden ist. Und diese Botschaft verkündigen wir heute. Das Evangelium, dass Jesus, der keine Schuld kannte, er wurde zur Sünde für uns. Aber mache es so, dass Leute es verstehen. Erzähl es vielleicht in einem persönlichen Zeugnis, wie du auf der Suche warst und dann Jesus kennengelernt hast. Und dann erklär ihm die einfachsten Schritte des Evangeliums. Um dann am Ende und darauf, ich sag mal, jedes gute Gespräch kann ein richtig gutes Ende haben. Und wenn du es noch nie gemacht hast, dann kannst du heute zum ersten Mal jemanden zu Jesus führen. Wenn du das noch nie erlebt hast. Ich weiß noch, wie ich eine junge, gläubige Frau getroffen habe und habe sie gefragt, du, wie war das bei dir, als du das erste Mal jemanden zu Jesus geführt hast? Boah, da sahen die Augen knips. Also das war unglaublich. Bei mir, ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon lange her, aber wenn du noch nie jemanden zu Jesus geführt hast, dann ist das mein Gebet heute, dass du heute jemanden zu Jesus führen darfst. Und deswegen, du hast ihm das Evangelium gehört, weißt du, dass du so kostbar bist, dass Gott dich geschaffen hat und nur hier findest du echte Erfüllung, deinen Sinn in der Beziehung zu Gott. Wir alle haben gesündigt, wir haben Dinge getan, die waren vor Gott nicht okay. Die trennen uns für ewig. Religion wird uns nicht retten, ihr seid religiös. Ich sag, ich und religiös? Boah, da kriege ich Schreikrämpfe. Ich bin alles, aber nicht religiös. Ich kann ja eine ganze Menge. Nicht religiös, sondern ich habe eine Beziehung, Vater unser. Ich habe Gott kennengelernt. Das ist nicht religiös. Religiös ist ja, ich versuche durch eigene Taten irgendwie Gott näher zu kommen. Hier ganz im Gegenteil. Erklär das einfache Evangelium. Und dann stell doch einfach mal die entscheidende Frage. Das ist gerade von mir gehört, dass Jesus Gottes, dass er dich liebt, dass er für dich gestorben ist, er ist auferstanden, er lebt, er ist hier. Ich sehe ihn nicht, aber er ist hier. Möchtest du heute die Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen, ihn zu bitten, deine Schuld zu vergeben, dein Leben zu übernehmen? Stell doch mal eine Frage, hast du es verstanden? Oder wenn ja, wenn du heute bewusst Jesus annehmen möchtest, ihm nachfolgen möchtest, ihm vertrauen möchtest, du wirst nicht durch deine Werke in den Himmel kommen, sondern nur durch deinen persönlichen Glauben an das, was er für dich getan hat. Dann wirst du erleben, wie er dich von innen verändert. Er wird dich verändern, nicht du versuchst krampfhaft ein Besserer zu werden, sondern er kommt, gibt dir ein neues Herz. Möchtest du das? Möchtest du Jesus annehmen? Ja, wenn du so fragst, ja. Er will deine Schuld vergeben, dir ein neues Leben geben. Dein Leben war bisher verfuscht. Du hast eine zweite Chance. Du kannst neu anfangen. Du kannst heute von neuem geboren werden. Möchtest du das? Und die Person sagt ja. Dann bete doch ein einfaches Gebet. Ganz einfach. Bete doch mit der Person, Jesus, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Du bist für mich gestorben. Römer 10, du bist für mich gestorben. Du bist auferstanden. Du lebst, komm in mein Leben. Vergib meine Schuld. Wie du es auch immer betest. Aber Römer 10 ist für mich so ein bisschen der Fahrplan. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, das ist schon der Schlüssel. Nicht mehr ich sage, wo es lang geht, Jesus ist der Herr. Und das ist das Beste, was passieren kann. Und wenn du bekennst, Jesus ist der Herr und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Du betest ein einfaches Gebet, sagst Amen und dann kannst du die Person beglückwünschen, in den Arm nehmen oder was auch immer sagen. Weißt du was, jetzt bist du ein Kind Gottes. Und jetzt kannst du folgendermaßen jeden Tag mit Gott reden. Eine enge Beziehung zu Gott selber haben. Das nennen wir Gebet. Aber Gebet ist nicht Vater unser, du bist im Himmel, blablabla. Sondern wir reden mit Gott. Nummer zwei, sein Wort ist keine religiöse Anleitung, sondern hat Power, unser Leben zu verändern. Hab's heute Morgen gerade gelesen und bin immer wieder fasziniert, wenn ich die Bibel lese. Nach so vielen Jahren, immer noch. Nummer drei, um die Institution geht's uns gar nicht. Aber es gibt eine weltweite Familie, wir nennen das Gemeinde. Hier bist du eingeladen. Und für euch, die in Stuttgart wohnen, easy, lad sie doch einfach hier ein. Schleppt sie einfach mit im guten Sinne. So, also, was haben wir heute gehört? Jesus sah Menschen. Heute werden wir viele Menschen sehen. Viele Menschen, die Gott liebt, viele Menschen, für die er gestorben ist. Und wir beten, dass der Heilige Geist uns zu den Richtigen führt, dass wir ihnen ganz klar das Evangelium verkündigen, dass wir sie zu Jesus führen. Und Nummer zwei, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Wisst ihr, wir haben keine Pille, die irgendwie so ein Placebo ist. Der Typ, von dem ich euch gerade berichtet habe, der schlimmste Mensch dieser Welt ist, 20.000 Menschen umgebracht hat, Psychologen haben ihn 3 Tage untersucht und nicht seinen Hintergrund feststellen können. Sie haben gesagt, entweder ist es alles fake oder das Evangelium ist die größte Power dieser Welt. Freunde, das Evangelium ist die größte Power dieser Welt. Es transformiert Menschen, es macht aus einem Verbrecher einen Heiligen, aus einer Prostituierte eine Heilige, aus einem, was auch immer, aus einer Drag Queen. Ach, wer weiß, was der Herr macht. Vielleicht habt ihr nächstes Jahr hier so ein paar Drag Queens sitzen. Mich würde es freuen. Wird ein bisschen Arbeit sein. God bless you. Aber wir wollen doch, dass sie gerettet werden. Natürlich wollen wir das. Komm, lass uns beten. Steh mal auf am Ende. Und wenn du sagst, Herr, gebrauch mich heute. Ich bin heute dein Edwin Kimberly. Ich bin der, vielleicht traust du dir nicht so ganz. Heute ist der Tag der Errettung. Heute ist der Tag des Heils. Herr, und das bete ich von ganzem Herzen. Das wollen wir heute sehen, wenn wir rausgehen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Gott, ich bete, dass heute Nachmittag, wenn wir rausgehen, dass du uns führst und leitest, Heiliger Geist, jeden Einzelnen. Dass du uns, was wir vorhin schon gesagt haben, das sprudelt einfach so aus uns raus. Ströme lebendigen Wassers fließen aus uns heraus. Wir wissen gar nicht, wo das herkommt. Gott, ich bete, dass du uns gebrauchst als ein Kanal deiner Hoffnung, Liebe, Vergebung, Heilung. Gott, ich bete, dass heute Nachmittag auf dem, wo auch immer wir sind, da in Stuttgart, Menschen gerettet werden, dass Menschen von Neuem geboren werden. Und ich segne dich heute, dass du erlebst, wenn du es noch nie erlebt hast, wie du Menschen heute zu Jesus führen darfst. Wenn du noch nie erlebt hast, dass du Hände auf Kranke gelegt hast, heb mal deine Hand. Du hast noch nie erlebt, wie jemand geheilt wurde. Jesus, ich bete, Herr, dass du uns gebrauchst. Du sagst in deinem Wort, wir werden Hände auf Kranke legen, es wird besser werden. Das bete ich, Herr, dass heute Menschen mitten in der Innenstadt von Stuttgart geheilt werden, dass Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Probleme im Ohr, Herzprobleme, was auch immer auf uns zukommt. Gott, wir wissen eins, durch deine Wunden sind wir geheilt. Da ist Heilung und das bete ich, Herr, dass du uns gebrauchst heute und wir werden nehmen das in Anspruch. Das ist kein besonderer Glaube, das ist das, was du uns gegeben hast als Kinder Gottes, keine besondere Gnadengabe, sondern wir haben Autorität in deinem Namen, die hast du, die sprechen dir zu und das gehört dir. Du legst deine Hände auf Kranke und du wirst erleben, dass Menschen geheilt werden. Das setze ich frei in Jesu Namen. Herr, wir danken dir für einen absolut genialen Outreach, wo wir Spaß haben, wo wir dich feiern, wo wir wissen, unser Erlöser lebt. Unser Spaß ist nicht ein bisschen Freude auf der Straße, sondern wir wissen, wir haben eine ganz andere Freude, die ist nicht aus dieser Welt, die ist nicht vergänglich, die ist nicht morgen früh schon wieder vorbei und wir haben einen Kater. Gott, in deinem Heiligen Geist gibt es keinen Kater, sondern ganz im Gegenteil, da gibt es nur ein Verlangen nach mehr. Und das beten wir, dass du uns heute Morgen erfüllst mit deiner ganzen Kraft, damit wir dich feiern können, von dir erzählen können und Menschen zu dir führen können, in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Halleluja. Amen. Hat es euch inspiriert? Seid ihr voller Tatendrang? Halleluja. Weißt du, in Epheser 4,11 heißt es, Gott hat in der Gemeinde gesetzt, die einen als Apostel, die anderen als Propheten, drittens Evangelisten, Hirten und Lehrer. Weißt du, so eine Dienstgabe des Evangelisten ist ja genau dafür da, damit wir zugerüstet werden. Amen. Das heißt, damit wir selber in dieser Salbung rausgehen. Und wenn ich dir jetzt die Gelegenheit gebe, einfach da hinein zu säen und hinein zu investieren, dann gebe ich dir die Gelegenheit, wirklich in einen evangelistischen Dienst hinein zu säen. No Limit heißt der. Ja, No Limit, oder? Und Go Movement. Und Go Movement, ja, okay. Ihr habt immer verschiedene Sachen am Laufen, ne? No Limit ist der Deutschland Go Movement ist. Okay, also No Limit ist die deutsche Version und Go Movement ist die weltweite Version. Okay. Du hast die Möglichkeit, wirklich in diesen evangelistischen Dienst von Werner Nachtigall hineinzusäen, wirklich in diese Dienstgabe. Und ich glaube, da ist ein echter Segen drauf, wenn du da hineinsäst, weil das Wort sagt auch in Galater 6, Vers 6, sagt er, wenn wir im Wort unterwiesen worden sind von jemand, dann sollen wir auch mit unseren Finanzen ihm Anteil geben an dem, was Gott uns anvertraut hat. Also lass uns gerade jetzt die Gelegenheit ergreifen, hineinsäen in diesen Dienst. No Limit, Go Movement, weltweit. Du hast gehört, was alles passiert durch dieses Movement, wie viele Millionen Menschen erreicht werden mit dem Evangelium, wie viele Tausende sich bekehrt haben allein in den letzten Wochen. Ich habe die Zahlen jetzt schon wieder vergessen, aber auf jeden Fall waren es ziemlich viele. Und du darfst hineinsehen, du darfst investieren, du darfst ein Teilhaber sein an diesem Movement. Und ich glaube, da ist ein Riesensegen drauf. Wenn du in Seelen investierst, ja, ist ein gewaltiger Segen drauf. Also frag den Heiligen Geist jetzt gerade, sag Heiliger Geist, was darf ich geben, was darf ich säen? Und dann tust du das, was er dir zeigt. Wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, dann kannst du die Verpflichtungserklärung nutzen, die unter deinem Stuhl ist, kannst sie in den nächsten Tagen überweisen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, dass wir wissen, was wir an den Werner weiterleiten können. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, überweis in den nächsten Tagen. Wenn du über Livestream zuschaust, da hast du hier die Infos, werden eingeblendet, kannst per Überweisung direkt geben oder per PayPal oder per Kreditkarte. Nutz diese Möglichkeiten, frag den Heiligen Geist und fühl dich frei und tu es mit Freude, das ist auch wichtig, weil einen fröhlichen Geber liebt Gott.